Hallo, herzlich willkommen zum Uncast, die Episode 53. Hallo, liebe Zuhörer und hallo Mo. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ja, gigantische Sachen sind ja in letzter Zeit passiert und der ein oder andere, der jetzt im Urlaub, sag ich mal, keine Handyverbindung oder keine Datenverbindung hat, ärgert sich vielleicht kaputt. Weil es gibt so viele Neuigkeiten, auch gerade zum Thema Google Plus und zu vielen, vielen anderen, sag ich mal, Aktivitäten im Android-Universum. Also es wird keine Google Plus-Sendung heute, ja. Also nein, das nicht, aber. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, in den letzten Tagen machen wir ja fast nichts anderes mehr, oder? Ja, genau. Also außer Wildkatzen interessiert mich eigentlich kaum noch was, außer Google Plus. Ja. Ansonsten, ja, ist alles wunderbar. Mit Google Plus gelaufen, ja, kann man nichts sagen. Aber auch wunderbar, was sonst noch gegeben hat bei Android. Ich meine, Google Plus streift ja Android auch nur am Rande. Ne, muss man aber sagen, wegen dieser Google Plus App halt. Ja, ist halt ein Social Network und das halt gut integriert ist, ja, mit dieser Google Plus App sozusagen. Ja. Und was ja auch immer wieder, sag ich mal, verbessert wurde, ja, genau wie diese Google Plus App stetig verbessert wird, es gibt jetzt, glaube ich, schon 3 Updates mittlerweile dafür, das ist der Android Market. Und da gibt's jetzt ein ganz neuer. Eigentlich sollte er schon hier auf den Geräten sein, aber ja, es dauert halt alles ein bisschen länger, als man ursprünglich geplant hat. Ja, das hat man schon gelernt. In den nächsten Wochen sollen alle Android-Handys größer Android 2.2 umgestellt sein, ja, auf den neuen Market. Und das ist ein komplett neues Design und auch ein paar neue Funktionen. Sieht also komplett anders aus. Die Bedienung ist, ja, sagen wir mal, also in groben Zügen ähnlich, was ich sehr, sehr begrüße, weil ich fand eigentlich den alten Market super von der Bedienung her. Also da klicke ich innerhalb von ein paar Sekunden dahin, wo ich will und zack, und da habe ich meine Übersicht. Ich hoffe, dass das bei dem neuen Market auch so schön dynamisch geht, weil schöne Menüs und tolles Aussehen ist eine Sache, aber ich will zack, zack, zack. Ich will schnell, schnell, schnell. Ja, ich gebe notfalls auch meinen Code ein. Ja, *354 und dann bin ich im Menüpunkt, wo ich haben will. Fertig. Ja. Aber das ansonsten geht das schon mal gar nicht. Ja. Deswegen hoffe ich, dass die Änderungen also zwar kosmetischer Natur sind, aber halt eben die Bedienungsführung beibehalten. Die war nämlich super. Es sieht zeitgemäß aus, was bei amerikanischen Nutzer übrigens noch dazugekommen ist. Und deswegen wurde das auch also unumgänglich, dieses Update von dem Market. Man kann sich auch noch Bücher und Videos leihen. Also der Filmverleih wird jetzt direkt in den Market integriert, genauso wie der Buchverleih von Google. Das heißt, man kann sich E-Books und Filme direkt im Market leihen, anklicken und anschauen. Also es ist ein riesen Schritt nach vorne, gerade was die E-Reader-Applikation da betrifft. Das ist ja wirklich ein Bombending. Mhm. Man klickt einfach auf das EPUB kaufen, zack, und dann kann man sofort lesen, ja, sofort. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und bei den Filmen ist es dann ähnlich. Ja, man leiht oder kauft sich einen Film. Da wird dann der Stream gestartet bzw. runtergeladen und dann kann man sofort anschauen. Auch das eine tolle Geschichte, aber eben nur für die USA momentan noch, ja, weil wie immer. Ja, da sind natürlich unsere Medien Verwurstelungen, ja, in Deutschland würde ich mal sagen, und da kann man ja schon nicht mal von Medienverwertung reden, das ist ja schon Medienvergewaltigung bei uns. Ja, allerdings. Ja, ja, ich sage immer dazu, Blermany braucht eine neue Brille. Also ich muss sagen, ich bin entsetzt, ja, zum Beispiel das mit Spotify. Spotify ist jetzt in den USA gestartet, mit großem Erfolg. Und da habe ich einen amerikanischer Podcast gehört und die haben so ein bisschen gefrotzelt, ja, weil der Dienst ja, ich meine, auf jeden Fall kommt er aus Europa, ich glaube sogar eben auch aus Deutschland, ja, also der Ursprung. Aber da haben die so ein bisschen gefrotzelt, ja, haha, Deutschland kommt jetzt und übernimmt den Markt so und die lachen sich kaputt so darüber, ja. Und so von wegen, ja, wir haben das schon lange, jetzt bekommt ihr es endlich auch mal so, ja, damit die mal das Erfolgserlebnis haben, so die amerikanischen Kollegen, dass die Deutschen auch mal was vorhatten. Ja, wenn die wüssten, dass Spotify bei uns noch nie funktioniert hat, wegen der rechtlichen Situation, wegen diesem GEMA-Verein, ja, ich möchte jetzt nicht noch ausführlicher werden, was ich davon halte, von der GEMA. Und deswegen ist es gar nicht möglich, dass in Deutschland Spotify startet. Das war bisher immer wegen diesen unmenschlichen, unsinnigen, total verblödeten Forderungen, muss ich ganz klar sagen, ja, von der GEMA nicht möglich. In anderen europäischen Ländern ging es, ja, aber somit war der Witz natürlich dann von den amerikanischen Kollegen mehr so ein Trauerspiel für meine Ohren, weil, naja, die denken jetzt, in Deutschland hätte man das schon lange, aber tja, nee, leider nicht. Bei uns nicht. Ja, so sieht das aus. Was bei uns dann aber kommen wird, das ist ein Update für Honeycomb. Und zwar Honeycomb 3.2. Wann es allerdings bei uns kommt, weiß auch noch niemand. Ja. Das wird einen neuen Screen Compatibility Mode einführen. Da schaut man bestimmt jetzt die Zunge verknotet da. Das Problem ist, eigentlich sollte, also das Screen Compatibility Mode ist sowas wie, man klickt auf, man ruft einen Menüpunkt auf und dann wird das Screen quasi auf das Größe von einem Tablet Screen, wird die App vergrößert. Also so wie es zum Beispiel beim iPad ist. Ja, da hat man so einen Button, mal zwei, zack, klickt drauf und dann wird es vergrößert. Eigentlich sollte das überhaupt gar nicht notwendig sein bei Android, weil das nämlich Android von Grund auf, von 1.6, ja, so ausgelegt ist, dass eben die Apps skalieren. Allerdings sind die halt, sind oft Apps dabei, die eben schlampig programmiert sind und die skalieren nämlich genau gar nicht. Also, und für diese schlimm und schlampig programmierten Apps gibt es jetzt von Google die Funktion eben mit diesen Erweitern auf das Screen. Ich hab nur vor einem Angst. Dadurch, dass die Funktion jetzt Dass da die ist, faul werden jetzt und gar nicht mehr anpassen, ne? genau, dass die dann alle nur noch schlampig programmieren, weil die sagen, naja, wer es auf dem Tablet benutzen will, kann ja den Compatibility Mode nehmen und fertig. Ja, also ehrlich gesagt, ich hätte es nicht gemacht, so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest nicht als Funktion offen im Betriebssystem, sondern vielleicht als Zusatz-App zum Herunterladen. Dann wäre es nämlich kein Argument mehr gewesen für die Entwickler. Die hätten dann nicht können sagen, naja, die können das ja so machen. Ja, weil die können dann nicht von den Leuten dann verlangen, noch eine Zusatz-App runterzuladen. So befürchte ich, wird es so ausgehen. Am besten dann eben nur Apps auf dem Tablet benutzen und kaufen, die eben auch richtig skalieren, weil das ist keine Hexerei. Das ist möglich, es geht auf jeden PC, das geht auf Android und das ist eigentlich eine programmiertechnische. Es ist keine programmiertechnische Meisterleistung, das muss drin sein. Ja. Gut, also, was noch? Ich bin ja im richtigen Rausch drin gerade so mit Boah. Neuigkeiten. Wahnsinn, ne? Ja, ich merke schon, ich komme gar nicht dazu, überhaupt was zu sagen. Aber Ja, rede ruhig weiter, dann es ist rede, interessant, es ist rede, dann echt interessant. rede, rede, rede, rede. Nee, Mann. Ist da weiter mal, okay. Da, also Ja, mach mal weiter. Senior Reader ist rausgekommen für Android 2.2 und größer. Was ist besonders daran? Tja, Samsung Galaxy Tab Nutzer, die werden jetzt sagen, Senior Reader, das habe ich doch schon die ganze Zeit drauf. Ja, stimmt, das gab es nämlich tatsächlich die ganze Zeit schon auf dem Samsung Galaxy Tab, auf dem Original 7 Zoll. Und das gibt es aber jetzt für alle Android-Geräte ab Android 2.2. Und das ermöglicht ein riesen Repertoire von internationalen Zeitschriften zu lesen. Inklusive einigen deutschen Publikationen, die sagen wir mal in der Gegenwart angekommen sind schon. Ja, viel sind sie da nicht, aber ein paar sind schon angekommen. Ja. Und die kann man jetzt tatsächlich lesen. Also das sind wirklich weltweit, also zum Beispiel Kanada, UK, Australien, Spanien, Frankreich, Italien, Russland, Japan, alle möglichen Zeitungen und Zeitschriften kann man da abrufen in einem ganz ordentlichen Reader. Aber wer jetzt hier voller Euphorie, ja, gleich hier die App herunterlädt und sagt, oh, Wahnsinn, nie wieder Geld ausgeben für Printmedien. Ja, nee, so ist es nicht. Es kostet natürlich. Also, es ist ein richtiges Shop-System. Da muss man die Magazine und die Zeitschriften und Zeitungen, die muss man auch kaufen. Ja, und da kann man sie lesen. Und Leider haben viele Zeitschriften und Zeitungen eben den gleichen Preis wie eben die gedruckte Version. Muss man auch sagen, ne? Dennoch ist es eine schöne Sache, Senior Reader, für Leute, die eben mit dem alten Medium schon abgeschlossen haben, aber jetzt trotzdem nochmal so den Flair einer Zeitschrift haben wollen oder Zeitung eben auf dem Tablet, können das machen. Und ja, die werden sicherlich froh damit sein. Übrigens gibt es, glaube ich, also zumindest war das beim Galaxy Tab so, dass man eine gewisse Anzahl von Ausgaben kostenlos sich am Anfang herunterladen kann, damit man das mal testen kann. Ja, also das war zumindest beim Galaxy Tab so. Vielleicht ist es bei der App auch so. Ich konnte es jetzt auf einem anderen Device noch nicht ausprobieren. Ja, ist ja auch fair. Also man möchte ja mal schon mal ein bisschen schnuppern, mal gucken. Ja. Und man möchte ja auch die Anwendung selbst testen, Genau. was ja nur Sinn macht, wenn ich das ein oder andere Objekt mal zur Demonstration habe. Ja, allerdings, das stimmt. Also man muss ja schon mal sehen, was der Reader überhaupt macht, bevor man eine Zeitschrift kauft, die doch dann schon was kostet, ja. Beziehungsweise vielleicht sogar gleich eine Zeitung abonniert, ja. Und dann sieht man, oh weia, der Reader ist schlimm. Ich finde ihn gut, aber das ist natürlich Geschmackssache. Japan bekommt jetzt auch Halt, seine. halt, möchte ich was dazu Ja, sagen? Du hast los. gerade ein Stichwort hier losgelassen, Ja. Japan. Möchte ganz offiziell sagen, herzlichen Glückwunsch, Japanerin, für euer tolles Fußballspiel. Ihr habt es echt Jawohl. verdient. Ja? Ihr habt es echt Jawohl. verdient. Nihon, Nihon, yay. Sehr schön. Ja, doch, also faszinierend. Ich habe gerade eben die Aufzeichnung gesehen, ja. Ein Glück, dass ich mir so angeguckt habe, schon hättest du es mir jetzt verraten. Ja, ich hatte es nämlich schon vorher aufgenommen. Ich Oh, habe okay. keine Zeit gehabt, es live zu gucken, leider. Ich habe es mir heute angeguckt und war begeistert. Ja, ich als Japan-Fan sowieso. Ja, kannst du dir vorstellen, ne? Ja, vor allen Dingen bei den vielen schwarzen Wolken, die momentan Japan zu erleiden hat, ist Ja, es auch mal schön, mal was Positives zu bekommen, absolut. ne? Absolut, das sei ihnen gegönnt und das wird sicherlich die einige Leute wieder beflügeln und aus einer Krise rausholen, weil das ja, also das wird halt dann doch bewertet. Ja, und das hat man auch gesehen, wie da so ein japanischer Offizieller war da, der hat die am also gratuliert dafür, ja, zur Gewinn der WM. Und was ganz Japan untypisch ist, der hat jeder einzelne Spieler, wohlgemerkt, er war auch Japaner, und hat jede einzelne japanische Spielerin in den Arm genommen, umarmt. Das ist selten, Das ist ja. normalerweise ein Unding, weil in Japan selbst wird ja noch nicht mal die Hand gereicht, ja, sondern nur verbeugt. Außer es ist natürlich eine Business-Sache, internationales, wo auch andere damit vertreten sind. Aber ganz untypisch, und da sieht man, was für Hoffnungen auf diese Mannschaft gesetzt wurde. Das ist so eine Art kleiner Lichtblick. Ja. Ganz so groß, ganz so viel Berühmtheit wird das Docomo SC02C wahrscheinlich nicht erlangen. Ja. Aber das ist nämlich in Japan jetzt neu rausgekommen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt heute schon draußen war oder gestern. Vielleicht haben ja schon welche mit ihrem Gerät dann nämlich können die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgen. Dieses Docomo SC02C ist nämlich das Samsung Galaxy S2 mit TV-Empfänger drin. Da ist eine richtige Antenne dran, die man ausziehen kann. Und dann kann man digitales Fernsehen auf dem Gerät sehen. Das ist in Japan weit verbreitet, ja, warum auch nicht? Ja. Eben dieses, bei uns wäre das auch absolut möglich, DVB-T. Es gab auch schon mal ein Modell von LG, wo das möglich war, Antenne rausziehen, und schon konnte man DVB-T-TV-Programme sehen. Aber eben in dieses so ein prominentes Telefon wie das Galaxy S2 mit integriertem TV-Empfangsteil, das ist schon sehr, sehr toll. Ich würde mir wünschen, sowas wird es auch bei uns geben, weil es gibt ja immer noch mobiles Problem mit den Streams und mit der Begrenzung von den Flats, ja, dass da nämlich halt auch, ja, sagen wir, Begrenzung gibt. Was nützt mir, wenn ich 300 Megabyte Freiraum habe und da kann ich dann, was weiß ich, 5 Minuten Fernsehen gucken oder so oder 10 Minuten, ja, und da muss ich abschalten. Ja, das ist natürlich sinnlos. Und da ist natürlich als Alternative gerade einfach den normalen DVB-T, ich habe irgendwie ein Problem mit dieser Abkürzung, Funk zu empfangen und eben anzuzeigen, weil das kostet nichts, die Wellen sind, ja, man möchte fast sagen, die Wellen sind frei. Ja. Also wenn man das Bild sieht von dem Gerät mit der Antenne da rausgezogen, dann erinnert mich das immer wieder an so ein altes Casio-Gerät. Ich weiß nicht, ob du noch die alten Casio kennst, zum Fernsehgucken. Und deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln und lachen, aber ich denke, bei dem tollen Bildschirm von dem Gerät kommt es auch ganz gut rüber. Ja, absolut, denke ich schon. Ja, für Fernsehen zu gucken ist da bestimmt gut. R2D2 leuchtet dann zwar blau, aber egal. Mit der Farbverfälschung, ja, okay. Da muss man halt ein bisschen Farbe rausdrehen. Ja, Ach, das genau. geht ja gar nicht, habe ich ganz vergessen. Auch interessant, in den USA startet jetzt das HTC Status. Bei uns ist das als Cha-Cha bekannt. Ich habe es heute übrigens ausprobiert, das Cha-Cha. Ja. Und wie ist die Erfahrung? Also ich finde, die Tastatur ist klasse. Also die Tastatur ist 1A. Das Display ist viel zu klein. Also wenn man so großes Display gewohnt ist, dann ist es echt Wahnsinn. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das noch managen soll, dort verschiedene Apps zu benutzen, ja, wo sowieso schon zu wenig Platz ist, meiner Meinung nach, ja, beispielsweise Notiz-Apps oder eben auch, wenn man chattet, ja, der Stream, das sind ja gerade noch, da passt ja gerade noch mal so ein oder zwei Chat-Boxen drauf, ja, also wenn du zu langer Satz machst, wenn du mit jemandem chattest, mit so einem Cha-Cha und du machst einen zu langen Satz, da passt es gar nicht mal komplett auf dem Bildschirm drauf, ne? Da musst du ja scrollen, für den einen Satz zu lesen. Ja, ich denk, das ist eher so was für die typischen BlackBerry-Anwender, oder? Ich glaube, das ist eher für die Facebook-Fans, ja, weil das ist nämlich auch bekannt unter dem Pseudonym Facebook Phone. Da gibt Ja, es das hat nämlich unten das F, ja, genau da habe eine ich schon gesehen. Riesentaste extra dafür vorhanden, F drücken und schon ist man sofort in Facebook. Und das ist auch nur eine feine Sache, wenn man viel da unterwegs ist in Facebook. Das erleichtert schon ja, das Telefon dann eben dazu zu benutzen und eben auch der Chat mit der schönen Tastatur, die sich wirklich gut anfühlt, ja, ist auch toll. Also wer viel schreibt und dennoch ein relativ kompaktes Gerät braucht und nicht unbedingt auf ein großes Display abzielt und halt mit wenig Anzeige zurechtkommt, der wird sich das sicherlich freuen. Und wie du schon gesagt hast, der ja, BlackBerry-Nutzer werden sich da auch ein bisschen heimisch fühlen, so. Ja, was ich jetzt noch fragen muss, wann kommt die Version, wo unten kein F, sondern ein G plus ist? Ja, das wäre Aber schön. wahrscheinlich kann man die Taste unten einfach ausradieren, weil ich denke, man kann da wahrscheinlich die App zuweisen, wäre schön. Oh, Und dann ich. kann man ja einen Kleber drüber machen, Ja. dann passt das wieder. Ja, also ich meine, man kann ja mal mit HTC sprechen. Vielleicht kann Google ja mal mit HTC anfunken und dann ein Google Plus Handy rausbringen, ja, oder sowas. Also mit Updates sind sie mal zumindest schnell. Also bei den Geräten, die nicht gebrandet sind, also mein HTC Sensation hat jetzt schon ein Update erfahren. Das ging ruckzuck und die ersten kleinen Bugs sind schon weg. Also wirklich, das ja, kann man vom Motorola ja nicht behaupten. Aber da komme ich später dazu. Weißt du, was ich heute gemacht habe noch, als ich das Cha-Cha ausprobiert habe, war nebendran auch noch ein Sensation. Ja. Und da war mir gerade langweilig und dann bin ich in die Wetteranwendung reingegangen, habe auf Demo geklickt und habe mir mal so ein paar Wetteranimationen Die sind witzig. angeguckt. Das fesselt einen, ja. Ich habe es ja letztens schon gesagt, das fesselt einen. Ja, vor Ja. allen Dingen, man hat so seine Standardstädte drin, unter anderem Tokio. New York, Tokio, London. Und es ist schon ganz interessant. Leider ist es nicht ganz so genau wie Wettercom. Also die Städte sind eher, ja, sehr ausgewählt, wenn man etwas defiziler haben möchte. Da hat man mit der App leider nicht so viel Glück wie mit der Wettercom-App. Die ist dann doch genauer. Also da kriegt man einfach auch kleinere Städte. Bei der Anwendung muss ich zum Beispiel Mannheim nehmen. Ja, was Ist ja nicht ganz passt. Bei Wettercom ja kann ich also hier passt meinen Wohnort direkt nehmen, ne? passt wohl wirklich nicht so ganz, nö. Okay. Amazon 10 Zoll Tablet, ja, wird von Foxconn produziert. Wem sagt das was? Ja, mir Foxconn? natürlich. Foxconn hat ja jede Menge Motherboards gebaut Ja. und ist oft auch in Mediencomputern verbaut. Unter anderem wird dort auch werden dort auch Apple-Produkte hergestellt, iPhone und so weiter. Das auch, ja. Witzig, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das iPad auch dort gebaut wird, aber ja, schön lustig. Jetzt wird ein Amazon Android 10 Zoll Tablet dort gebaut und unter Umständen gleichzeitig das iPad. Ja, da kann man doch dann sagen, also wer nochmal sagt, dass das ein oder andere Gerät dann, also zumindest was jetzt das Amazon Tablet und das iPad betrifft, verschiedene Qualität herrscht, dann sage ich mal, gelacht, kommt ja eh alles von der gleichen Firma, ja. Ja, also so viel zur Qualität und ja, naja, das basiert halt alles noch auf Mythen und alten Zeiten, ja. Heutzutage kommt eben doch alles mehr oder minder aus der gleichen Firma. Ja, vor allen Dingen das Bild, was da gezeigt wird von diesem Amazon-Tablet, die Form erinnert mich sehr an das iPad. Also mich hat es eher ans Galaxy Tab erinnert. Ja, Also auch so also von diese der Rundungen und dieser, sag ich Tastenrunden. mal, Rahmen erinnert mich schon ein bisschen ans iPad. Also ich muss sagen, mich erinnert es eher ans Galaxy Tab. Weil das, also, ja, ich habe sofort gedacht, ups, was ich ja auch schon mal gesagt habe, ja, deswegen ging auch offenbar gingen viele Leute davon aus, dass Amazon einfach das Samsung Galaxy Tab nehmen wird und ein Rebranding machen wird, ja. Aber wenn man sich das mal anguckt, auch die Tasten unten, ich meine, das iPad hat ja unten gar keine Tasten, ja. Ja, Guck richtig. dir mal die Anordnung an, die stimmt 100% überein, ja, Okay. mit dem Galaxy Tab. Das ist 100% das Galaxy Tab. Ich würde sogar sagen, dass dieses Bild, dass es nur eine Fotomontage ist, das ist das Galaxy Tab mit dem Amazon-Logo drauf gemacht. Das kann natürlich auch sein, dass Ich glaube, das das ist gar kein, nicht ja, das tatsächliche genau. Gerät ist, ja. Weil das ist so identisch mit dem Galaxy Tab, das kann eigentlich nicht sein. Das ist bestimmt so ein Mock-up. Ja. Sogar die Tasten an der Seite stimmt. Nee, das ist kein. Ja, es ist ja auch noch wahnsinnig früh darüber zu sprechen. Ich Ja. meine, ich denke, man sollte dann offizielle Vorstellungen von Amazon abwarten. Genau. Aber es ist schon interessant, dass Foxconn da Ja. tatsächlich für Amazon baut. Und vor Ja. allen Dingen die Daten sind die immer noch so interessant wie ursprünglich mal in den ganzen Gerüchten erwähnt. Oder mit was weiß ich. Mit zwei Quad-Core-Prozessoren? Nee, Spaß beiseite. Nee, also da wird sich sicherlich auch noch was tun. Also das waren ja alles nur Gerüchte im Prinzip und da wird sich sicherlich auch noch was tun. Ja, man spricht hier nämlich in dem Schreiben ja auch wieder über den Kal-El. Das ist ja dieser Quad-Core-Prozessor. Ja, gut. Wäre natürlich eine schöne Sache. Ich bin Und überhaupt gespannt. wieder Tegra 2. Also. Ich bin überhaupt gespannt, ja. Also in den nächsten Wochen, Monaten werden einige geniale Android-Geräte erwartet. Also man denkt ja immer, oh, wie kann man das noch toppen? Ja, sowas wie das Galaxy S2 oder das HTC Sensation, wie soll das noch weitergehen? Oder jetzt die neuen Tablets, zum Beispiel das Samsung V 10.1, ja, oder das 10.1 ohne V gibt es ja auch schon wieder. Wie soll man das noch toppen? Aber es kommen immer wieder neue Sachen raus und wenn das Amazon 10 Tablet so erscheint, wie jetzt zum Beispiel hier auch da steht, gerüchteweise, dann wird es der Hammer sein, ja. Das wird echt der Hammer. Und so wie ich Amazon kenne, wird der Preis auch in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Also das wird keine 600, 700 € kosten. Ja, da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Gut. Bin mal gespannt. Es sollte ja auch, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ein, sagen wir's, ein Ink-Display kommen, ein Ja, E-Ink-Display ja, kommen, ja. Aha. eventuell sogar ein gemischtes Display, so wie beim Notion Ink Anim. Ja, also da Da ich gab es glaube, ja einige Gerüchte auch. ja. Also ich glaube, das Letztere wird wahrscheinlich auch wieder ein Gerücht nur bleiben, denke ich mal. Ja, ich wäre froh, wenn es nicht so wäre, wenn ich mich irren würde, aber es hört sich nicht so an, als ob das wirklich passiert. Aber das mit dem E-Ink-Display, das wird eigentlich schon erwartet. Ja, das wird schon erwartet. Da bin ich auch mal gespannt. Wo ich auch gespannt bin drauf, und jetzt möchte ich mal kurz noch dazu sagen, wir haben ja schon öfters vorgehalten gekriegt, oh ja, wir sind Android-Fanboys. Natürlich sind wir Android-Fanboys, ja. Natürlich sind wir Android-Fans. Schon würden wir keinen Android-Podcast machen, einfach so privat, ja, sag ich mal, ohne kommerziellen Hintergrund, ja, würden wir es nicht machen. Ja? Also wenn man sowas macht und ist kein Fan, dann macht man es nur noch für Geld. Warum sollte man sonst machen? Ja, also zumindest sehe ich das so. Aber ich würde mal sagen, wir sind nicht so verblendet und wir sparen auch nicht an Kritik, wenn uns was nicht passt an den einzelnen Geräten oder auch an dem ganzen System überhaupt, ja. Und mir selbst, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja, ich weiß nicht, wirst du gleich sagen, ob du da zustimmst oder nicht. Ich selbst finde es momentan wirklich nicht gut, was Google macht mit der Cloud-Strategie und dem Syncing von der Cloud zum Android-Gerät. Sind wir mal ehrlich, das ist alles Mist. Sorry, dass ich so knallhart sage, aber momentan gibt es keinen vernünftigen Sync für ein Cloud-Space. Ach Gott, hört sich das alles schlimm an. Denke ich ohne Ende. Also, ich sag mal so, man hat ja, Sinn von dem Ganzen ist, dass man seine Daten in der Cloud hat. Das funktioniert einigermaßen mit Picasa. Ich habe da auch schon ein paar Probleme gehabt. Ich habe die auch in meinem Blog schon deutlich angesprochen davon, weil es gibt keine Software auf dem Desktop, das wirklich zufriedenstellend synchronisiert mit Picasa Web. Es gibt da jede Menge Probleme. Ja, so, erstmal Ja. das. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt eben mit einer speziellen Software alles, was ich mit dem Handy aufnehme, automatisch übertrage auf Picasa Web und überhaupt gar nichts mehr auf der Platte habe. Ja, dort wird dann nur noch ein Backup gemacht, ja, und sonst nichts mehr. Auch das Backup, das geht nicht so einfach, da muss ich über Umwegen gehen. Also, das ist alles nicht so, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. Selbst bei den Bildern, wo das noch funktioniert. Ja. Ähnlich ist es mit den Videos. Ja. Ich kann Videos schön hochladen bei YouTube oder Picasa, aber mit einem richtigen Sync versehen geht das nicht. Sync, warum? Das fragt man dann, warum soll man die Videos syncen? Ganz einfach. Man nimmt ein Video auf mit dem Handy. Dann schickt man es in die Cloud, zum Beispiel auf YouTube. So, jetzt ist es dort, ja, auf dem Handy. Ja, was muss man jetzt machen? Jetzt muss ich das nochmal zusätzlich daheim an den Computer anschließen. Ja, das Handy muss das Video nochmal übertragen und dann abspeichern. So, das ist doch nichts. Da möchte ich bitte gerne ein Programm haben, das alle meine Daten, zack, spiegelt auf die Festplatte meines Computers und wupp. Und dann brauche ich mich da gar nicht mehr drauf zu kümmern. Es wird alles vom Handy und von allen anderen Geräten, von irgendeinem von meinen PCs wird es hochgeladen. Und dann mache ich ein Backup an meinem Hauptcomputer und fertig ist es. Dann habe ich meine Daten sicher und alle Daten sind in der Cloud. So soll es Leo, sein. das Thema hatten wir ja am Anfang schon mal gehabt, als wir auch so Themen wie Dropbox und andere Genau, da wollte Cloud-Dienste ich mit drauf unter zu die Lupe sprechen kommen. genommen haben. Und für all diese Systeme gibt es tolle Programme zum Synchronisieren von Ordnern. Warum nicht bei Google Docs? Das Genau. nervt mich auch Das ist total. genau das, was ich eben ansprechen wollte. Deswegen habe ich es lang Auch. ausgeholt, ja. Weil genau das ist es nämlich. Google Docs ist wirklich eine super, super geniale Sache. Ich habe mir auch den Webspace gekauft, Ich auch, weißt du miete. ja. Ja, genau. Und da hat man genug Platz. Ich lege meine Files auch ab. Aber ich kann den Dienst gar nicht richtig nutzen. Ich kann gar nicht alle Arten von Files ablegen, weil das Sync fehlt. Ja. Dann habe ich die Daten dort, aber ich kann das nicht automatisch syncen. Beispielsweise. Ich habe meine Passwortdateien, ja, schön verschlüsselt, natürlich mit einem speziellen Programm, klar. Und die habe ich auf einem USB-Stick. Warum habe ich die noch auf einem USB-Stick? Eigentlich dürfte es gar keine USB-Sticks mehr geben in der Google Cloud, ja, im Zeitalter der Google Cloud. Deswegen, weil das gar nicht möglich ist, mit Google Docs beispielsweise dieses File direkt zu öffnen, ja. Das ist nämlich genau das Problem. Es gibt keine automatische Synchronisation, zum Beispiel für Android oder auch für den Desktop gibt es auch keine automatische Synchronisation, die es ermöglicht, eine Datei, sei es jetzt Passwort oder sonst irgendwas, automatisch im Hintergrund zu synchronisieren, so dass ich jeweils immer auf die neueste Version dieser Datei zugreifen kann. Bei Dropbox, da hast du mal ein super Tool vorgestellt und auch einen Workshop, glaube ich, drüber gemacht, Da wenn ich habe ich mich einen nicht irre. Workshop mal gemacht, ja, Genau. wie man genau diese Datei, nämlich eine KeyPass ist ja so ein Genau, Passwortmanager, wie man die KeyPass-Datei automatisch synchronisiert und genau, nichts tun muss. Man muss genau. einfach nur KeyPass schließen, neu aufmachen, dann ist die aktuelle Datei da. Genau. Und ich habe alles abgesucht, ich habe alle Möglichkeiten durchgecheckt, ja. Ich habe im Internet recherchiert. Bis zum heutigen Tag gibt es keine Möglichkeit, die sowas ermöglicht mit Google Docs. Und das darf nicht sein, ja. Also ich habe mal tatsächlich ein Programm gefunden von einem Drittanbieter, dem ich allerdings nicht vertraue. Ja. Und da geht es nämlich schon los, weil ich muss nämlich dann über den Drittanbieter nämlich meine Passwörter Genau. übers Netz schicken. Das Das gefällt ist, mir gar nicht. nee, das ist ja keine Option. Das ist keine Option, eben. Ich möchte von Google die Möglichkeit, direkt, so wie bei Dropbox, mit einem kleinen Programm zu sagen, das ist mein Ordner hier auf dem PC oder auf dem Mac oder auf, was weiß ich, irgendeinem anderen Gerät. Und das möchte ich synchronisiert haben mit der Cloud. Richtig. Und ich meine, hallo, ich habe ein Android-Handy, das Betriebssystem kommt von Google. Ja, dann möchte ich bitte eine komplette Integration haben von diesem Cloud-Service beziehungsweise von einem Webspace von Google Docs. Ja, das finde ich ein Minimum, das ist eine Voraussetzung. Und bis zum heutigen Tag geht das nicht. Ich weiß nicht, was da los ist, aber wenn Google weiterhin diese Cloud, ja, wie es immer so schön heißt, diese Wolke im Internet, wo die ganzen Daten sind, wenn die das weiter propagieren, ja, dann müssen sie aber auch Anwendungen bringen für verschiedene Geräte, wo das eben ermöglicht, ein sorgenfreies Syncing von bestimmten ausgewählten Dateien. Ja, und das muss funktionieren, ganz klar. Also da ist ein großer Kritikpunkt und da würde ich mir wirklich wünschen, wenn es bald mal eine Änderung geben würde. Ja. Also jetzt gerade dieses Thema, da könnte ich jetzt fast was anknüpfen, was ich eigentlich für später geplant habe. Ja. Aber es würde passen, und zwar das Thema Chromebook. Mhm. Weil da geht es nämlich genau um dieses Thema. Beim Chromebook synchronisiert man ja gar nichts, sondern man ist ja only Internet. Mhm, genau. Und es gibt einen wunderschönen Test von Golem. Der Test insgesamt ist sehr schön gemacht, sind auch tolle Erklärungen dabei, nur eins gefällt mir nicht. Sie gehen von vornherein schon mit dem Gedanken dran, dass es halt eben kein Chromebook, sondern eher ein Notebook ist. Ja, also mit der, warum kann man da nichts speichern und wenn die Internetverbindung nicht da ist, geht gar nichts. Ja. Ich sage mal, natürlich geht da nichts, das ist ja ein Chromebook. Ein Chromebook ist das Internet. Ja, genau. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall wert, sich dieses Video und den Text anzugucken. Sehr, sehr schöner Einblick in die Möglichkeiten. Also es ist Chrome, so wie man das eigentlich auch kennt, mit dem Chrome Marketplace, wie man den auch schon mit Sicherheit gesehen hat. Mhm. Und mit was sich geändert hat im Vergleich zum, ich sage mal Anführungszeichen, normalen PC-Betriebssystem, ist, dass man die Einstellungen des Gerätes auch über den Chrome-Browser dann macht. Logisch, weil da ist nichts anderes. Ja. Also wenn man sich anmeldet, ist der Chrome-Browser da und fertig. Da gibt's keinen Desktop, da gibt's keine, was weiß ich, bunten Desktop-Farben oder sonst was, sondern man hat sein Chrome. Man kann beim Chrome meinetwegen verschiedene Themas einstellen, wenn man möchte. Aber Chrome und fertig. Ja, die Themen sind auch sehr schön, ja. Aber das Cloud Syncing passt eigentlich beim Chromebook ganz gut. Allerdings könnte man meinen, ne? Nur allerdings, in diese Richtung geht es ja auch wunderbar, auch zum Beispiel mit dem Android-Handy, ja, aber allerdings auch nicht mit offiziellen Programmen von Google, sondern braucht man auch wieder ein Programm vom Drittanwender, das aber dann wenigstens direkt geht, auf Picasa beispielsweise. Mhm. Aber von diesem Chromebook in die entsprechenden Dienste, wie zum Beispiel Picasa, YouTube, etc., da geht das alles wunderbar. Und schön automatisch, ja, Kamera anschließen, die Bilder werden importiert, direkt in Picasa, Web Picasa importiert. Also wenn ich von Picasa rede, meine ich übrigens das Web Picasa, also Picasa Web, nicht die Anwendung Picasa, die lassen wir mal außen vor. Wird sowieso bald nicht mehr geben. Mhm. Picasa Web, also man muss auf jeden Fall dazu sagen, beim Android, da vermisst man so ein paar Funktionen, die man halt eben vom PC her kennt. Macht halt die Webseite auf und dann geht da einfach viel mehr als bei dem, sag ich mal, Mobile Browser. Mhm. Und genau das habe ich ja dann mit dem Chromebook. Das heißt, ich habe ein vollwertiges Chrome, mit dem ich dann alles tun kann, was ich mit dem Standard-PC, ob jetzt Linux oder Windows oder was weiß ich, so wie ich es da gewohnt bin. Ja. Es gibt zwei Dinge, die mir allerdings, wo ich mich so ein bisschen ärgere. Und zwar einmal hat das Chromebook Probleme bei der Auflösung ab 27p. Mhm. Also bei Videos, die 27p größer sind, ruckelt es. Mhm. Bei 1080 bis dahin, dass es gar nicht mehr anschaubar ist. Also das ist die Airshow. Da braucht das Gerät wohl noch so ein bisschen Leistung. Also ich weiß nicht genau, ich habe es jetzt mehrfach gelesen und es ist auch in diesem Test zu sehen. Ja, aber also, so extrem habe ich das noch nicht gehört. Es gibt Videos, da gibt's auch, kannst du auch also Testvideos sehen. Da haben welche 1080p Videos angeschaut Und es lief ohne Ruckeln. Auf dem Chromebook. Also es scheint da wohl vielleicht auch Software-Unterschiede zu geben. Chrome wird ja ständig, also dieses Chrome OS wird ja ständig geupdatet im Hintergrund. Ja, ja. Da gab es jetzt schon etliche Updates. Und vielleicht haben die da auch einiges verbessert schon. Wäre zu wünschen, also das ist eins der kleinen Mankos, die ich jetzt oder die mir aufgefallen sind. Ansonsten muss ich sagen, von A bis Z sehr interessant. Und wenn man das akzeptiert, dass es wirklich rein in der Cloud ist und man wirklich nur mit der Cloud arbeitet, ist es ein absolutes Top-Gerät. Vor allen Dingen auch, was die Leistung betrifft, die Akkulaufzeiten und. Ja. Das ist, ich sag mal, es ist ein leichtes Gerät für überall hin. Peng. Kurz und schmerzlos gesagt. Wow. Genau. Gut. Aber guckt euch das Video an. Es ist also, ich bin, wie gesagt, ich möchte mir ja eins zulegen. Ein Datum habe ich mir noch nicht gesetzt. Ich möchte es auch selbst noch in die Hand nehmen vorher. Aber ich bin auch immer noch von dem Gerät, von dem, was ich gesehen habe, überzeugt. Das könnte übrigens schwierig werden, das in die Hand nehmen. Vielleicht, ja. Ja, weil offenbar das exklusiv über Amazon vertrieben wird. Zumindest bis jetzt. Ja, das wird sich vielleicht noch ändern. Ja. Vielleicht bestellt man es einfach mal. Ja, was denn? Was denn? Deswegen wurde diese gesetzliche Regelung eingeführt, ja. Man kann sich das bestellen, wenn man damit nicht zufrieden ist, schickt man es wieder zurück. Ja. Amazon macht ja dafür auch sogar Werbung. Was auf jeden Fall noch hier ganz klar zu erwähnen ist, viele werden jetzt durch deine Aussagen, die du vorhin so getroffen hast, sagen, hey, was soll das eigentlich? Google Plus lädt doch die Bilder automatisch hoch. Nein, das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen, weil die Bilder nämlich nur in einer niedrigeren Auflösung hochgeladen werden. Wenn man sie in voller Auflösung umberechnet haben will, dann geht das nur direkt vom PC aus. Ja, außerdem zumindest Stand heute. Also das ist mir aufgefallen. Ich habe ja in meinem Urlaub kräftig Fotos gemacht, hast einige davon gesehen. Und ich habe mich gewundert, als ich jetzt hier war, weil ich habe ja keinen PC dabei gehabt, warum denn die Auflösung so niedrig ist. Ja, und habe es dann direkt verglichen. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Bilder tatsächlich um gut 1000 Pixel gekürzt wurden. Ja, das kommt also darauf an, wie du das machst. Wenn du das als Post verschickst, ja, dann wird das alles gekürzt. Wenn du das mit der Auto-Upload-Funktion machst, dann... Nein, ich habe Auto-Upload drin. Dann hast du was falsch eingestellt, weil da kommen bei mir die Bilder unverändert in der vollen Auflösung an. Okay, dann müssen wir uns das gemeinsam nochmal angucken. Ja. Weil ich konnte da jetzt auch keine Einstellungsmöglichkeit erkennen, halt eben nur synchronisieren, ja, nein und eventuell jetzt nur über WLAN beziehungsweise über 3G. Aber nicht jetzt die Auflösung selbst. Aber was gut, da können wir dann mal außerhalb der Sendung noch mal gucken. Was für eine Auflösung hat denn deine Kamera? Das ist eine 8-Megapixel-Kamera. Gut, vielleicht kommt es daher, weil es bei mir ja nur eine 5-Megapixel-Kamera ist. Also er macht Schluss bei 2000 noch irgendwas mal. Ich möchte jetzt nicht lügen, da müsste ich jetzt genauer schauen. Okay. Und die Aufnahmen sind bei 3800 noch was. Okay. Also schon deutlich höher. Aber ist kein Thema. Ich habe die dann halt hier hochgeladen. Es hat fast eine Stunde gedauert. Also die sind schon sehr groß. Ich muss sagen, ich hoffe, dass bei Google Fotos, weil Picasa Web wird ja abgelöst, Picasa Web wird ja sterben und durch Google Foto ersetzt. Oder Google Fotos. Und ich hoffe, dass da Google auch noch ein paar Änderungen im Petto hat, weil zum Beispiel, wenn man eine professionelle Kamera hat und möchte seine Daten in der Cloud halten, dann geht das auch nicht mit Picasa, weil Picasa kein RAW-Format unterstützt. Noch nicht. Noch nicht, genau. Und Picasa Web muss RAW unterstützen, damit man auch seine Fotos in dem Originalformat speichern kann. Ja? Weil das ist die Voraussetzung. Ich möchte natürlich meine Daten in der optimalen Qualität speichern. Ist ja logisch. Ne? Ich mache ja keine Bilder in einer guten Qualität und speichere die dann in einer schlechteren Qualität ab und lösche dann das Original. Und wenn ich das Original dann auch aufbewahren muss irgendwo, dann brauche ich auch keine Cloud. Ja, es gibt seit Google Plus übrigens noch einen kleinen Schlag in die Fresse. Mal für mich, weil ich ja Funktionen benutze. Ich weiß nicht, ob du das auch benutzt, wahrscheinlich eher nicht. Ich habe bei Picasa Alben drin, die ich nur direkten Familienmitgliedern freigebe, aber nicht per Link, sondern per Anmeldung. Das geht nicht mehr. Diese Funktion wurde abgeschaltet seit Google Plus. Ich kann nur noch per Link freigeben. Okay, gut. Kann ich jetzt nicht. Ich kann entweder nur für mich, das heißt, ich kann dann kein Familienmitglied mehr reinnehmen, also nur für mich selbst, dann ist es natürlich auch komplett zu. Ich kann per Link, also per Mail-Link also freigeben, also auch an E-Mail-Adressen, die nicht Google-Adressen sind, oder komplett freigeben. Also diese vierte Funktion, die ist nicht mehr da. Also gut, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht danach geguckt. Da muss ich mal schauen. Aber das wäre natürlich schon ziemlich... Ich habe gesucht, eine halbe Stunde lang. Also seit der Umstellung von Google Plus ist es nicht mehr da. Das wäre natürlich ziemlich schlecht, weil dann gäbe es ja nur noch Anyone with this link und Public-Alben. Aber es gibt bei mir durchaus noch Privat-Alben, die ich einzeln freigeben kann. Ja, dann guckst du dir mal an. Habe ich auch schon gemacht. Nee, also aber es gab, wie gesagt, einmal per Link. Das heißt, das ist nicht öffentlich freigegeben, sondern nur an Leute, die halt eben den E-Mail-Link bekommen mit diesem Authentication Key. Ja. Ja. Es gibt öffentlich für alle und es gibt nur für dich selbst. Es gibt diese Einstellung für andere, sage ich mal, Google-Mail-Nutzer, wo sich richtig anmelden müssen, die gibt es nicht mehr. Okay. Ist nicht mehr da. Also ich habe eine halbe Stunde gesucht, ich habe auch probiert, neue Alben erstellen hin und her. In der Beschreibung steht es noch drin, in der Anleitung, aber der Punkt selbst ist nicht mehr da. Okay. Also bei mir sieht es sowieso anders aus. Es sieht jetzt anders aus, hat auch andere Symbole, genau. Ich kann mit Google Plus sharen und wenn ich dann unten auf Share Only with E-Mail gehe, dann kann ich hier verschiedene E-Mail-Adressen eingeben, mit denen ich sharen will. So ist das jetzt bei mir. Vielleicht ist deine Version noch nicht auf dem neuesten Stand. Weil Google macht ja Updates auch nach Accounts. Und du weißt ja, ich habe meinen Account ja in Englisch stehen, ja. Und dann ist es natürlich wieder was anderes. Dann könnte es natürlich sein, ne? Dass es daran wieder liegt, ne? Ja, allerdings. Also weiter, Google Plus haben wir gesagt und da gibt es jetzt auch ein Update dazu, aber eigentlich schon wieder ein paar Tage her, auf die Version 1.0.2. Ja, mit und ganz, ganz tollen Funktionen. Ja. Also ich hab mich sofort an TweetDeck erinnert. Man kann nämlich jetzt so schöne Fenster machen, so wie bei TweetDeck und kann einzelne Kreise oder Circles Fenstern zuordnen und kann dann mit der Hand oder mit dem Finger hin und her schwingen zwischen den einzelnen Circles. Finde ich klasse. Ja. Genau. Das ist ganz gut, das ist eine schöne Funktion. Da kann man auch ein bisschen eingrenzen, ja, was man denn unterwegs so haben will. Weil man will vielleicht nicht alle Circles auf einmal immer sehen, also den Streams, sondern man will vielleicht nur unterwegs nur jetzt zum Beispiel Familienmitglieder oder Freunde Streams sehen und das nicht so viel Stress gibt da unterwegs. Ne? Ja. Also das ist sehr, sehr schön gemacht und man kann auch, es sind ein paar Bugs verbessert worden, oder verbessert worden, beseitigt worden, ja. Und man kann auch jetzt festlegen, wer einen Huddle mit einem selbst starten kann, ja, weil vorher konnte offenbar jeder einen zu einem Huddle einladen. Deswegen habe ich ständig solche Anfragen bekommen, was ich übrigens sehr nervig fand. Und jetzt kann man also festlegen, welche Circles überhaupt dazu berechtigt sind, einen Huddle zu starten. Das ist auch sehr wichtig. Außerdem kann man ein Foto, das angezeigt wird, als Wallpaper setzen. Juhu! Toll! Ja. Und die Geschwindigkeit wurde allgemein verbessert. Also sehr schön auch. Ja, das hat man gemerkt, das stimmt. Also die jetzt gerade bei den Updates, Synchronisation, die ist erheblich schneller geworden. Mhm. Das war ja teilweise vorher grauenvoll. Da war gestanden, sie haben einen neuen Kommentar und dann wurde der ewig nicht angezeigt, der neue Kommentar. Das hat dann immer ewig gedauert. Das wurde auf jeden Fall verbessert. Du kennst doch noch Bump. Ja, natürlich. PayPal Bump. Man bumpt die Geräte zusammen und schon hat man bezahlt. Oder halt, es gab auch noch mal einen anderen Dienst, der so hieß, ne? Also das PayPal-Bump ist mir jetzt nicht bekannt. Da haben wir mal in einer ganz frühen Folge drüber gesprochen. Also, ich glaube, das war was anderes. Ich glaube, das war was anderes. Das hatten wir, glaube ich, als Zukunftsvision gehabt, dass es mal gehen sollte. Weil jetzt hast du mir so ein bisschen den Wind aus dem Segel genommen. Oh, Entschuldigung. Weil das gibt's nämlich nicht. Ein PayPal-Bump gibt's nicht. Ja, beziehungsweise noch nicht. Demnächst wird's geben, und zwar mit NFC zusammen. PayPal unterstützt nämlich demnächst auch die Zahlung über NFC und dann kann man die Handys quasi zueinander halten, wie bei Bump, und dann wird eine Überweisung durchgeführt, die man vorher festgelegt hat. Mhm. Das wird dann möglich sein über NFC. Voraussetzung natürlich, dass das Handy einen NFC-Chip hat. Ja. Vor allen Dingen, da PayPal ja automatisch auch in Deutschland aktiv ist, wird es diese Wartezeit wie bei Mastercard wahrscheinlich nicht geben. Ja. Ja, gut, okay. Schauen wir mal, wie das wird. Ich bin bei PayPal bin ich immer noch ein bisschen skeptisch jetzt. Und vor allem sind die ja gerade momentan in Ungnade gefallen bei Google und umgekehrt. Ja, also Google ist auch in Ungnade bei PayPal gefallen. Ich weiß nicht, ob das dann so einfach umgesetzt wird mit diesem NFC und PayPal-Überweisung. Ja. Mhm. Schauen wir mal. Ja, gut, du weißt ja, jeder Streit endet dann wieder mit einer Versöhnung, ne? Ja, klar. Oder nicht jeder, aber fast jeder. Oder es ist schön, wenn es so endet, sagt man so. Du hast noch was Schönes. Nein. Ja, ich hab recht interessante Neuigkeiten, und zwar insgesamt die Entwicklung, was Android betrifft, ist gigantisch gut. Wir haben ja inzwischen Rekordzahlen. Wir haben täglich 550.000 Aktivierungen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier aber von Aktivierungen bei Geräten, die lizenziert sind. Ja. Also das ist eine unglaubliche Zahl. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind jetzt weltweit bei 130 Millionen Geräten. Genau, und alle 10 Tagen kommen 5,5 Millionen dazu. Das ist der Wahnsinn. Also es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir mit Sicherheit die 200 Millionen Geräte-Marke knacken. Ja. Und da gibt es dann einige Firmen, die das mit Sicherheit mächtig ankotzt. Also ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und um es gleich hier den Unrufen da zu trotzen, ja, das sind echte Aktivierungen. Denn, und jetzt kommt, Achtung, jetzt kommt wieder der Verschwörung, jetzt können sich die Verschwörungstheoretiker wieder freuen, ja. Denn jedes Android-Gerät hat eine eigene identifizierbare Nummer, eine sogenannte Unique ID. Ja? Und demnach kann genau festgestellt werden, ob ein solches Gerät schon mal irgendwann aktiviert wurde. Ja? Und das ist dann eben, wird nur einmal gezählt, also diese Aktivierungen sind wirkliche 550.000 neue Android-Geräte pro Tag. Boom! Wow! So ist das. Also das Gerät, Updates, was meine Frau bekommen hat, das zählt da nicht dazu. Bitte? Das Gerät, was ich meiner Frau gegeben habe, die sich ja mit einem anderen Login anmeldet, zählt nicht dazu, es ja durch mich ja schon aktiviert wurde. Und auch wenn geupdatet wird und so weiter, das gehört nicht dazu, auch wenn man es wieder neu einstellt und einen neuen Account eingibt, dann zählt das nicht als Aktivierung, sondern das Device ist schon aktiviert worden, die Unique ID wurde schon mal übertragen, dann zählt das nicht als Aktivierung mit herein. So. Also, da könnt ihr euch rotieren, könnt einen Handstand machen, könnt schreien, aus dem Fenster springen oder was weiß ich, auf die heiße Herdplatte setzen. Es sind 550.000 neue Android-Handys pro Tag. Boom, lebt damit. Okay. Dann schauen wir mal, wie viel davon Motorola in Zukunft haben wird. Ja. Weil du weißt ja, ich bin ein absoluter Freund von Motorola, insbesondere wenn es um das Thema Updates geht. Ja, sehr. Und die gießen natürlich täglich wieder Öl ins Feuer, weil ich sag nur Motorola Xoom. Dreimal darfst du raten, es ist immer noch kein Update in Sicht. Ja. Traurig. Also die machen genau dieselbe Schlamperei und dieselbe Schweinerei, was sie auch mit dem Milestone gemacht haben. Die halten die ewig lange hin. Und ich kann nur sagen, Leute, kein Motorola mehr. Zumindest für mich. Ja, gut, man darf nicht ganz so streng sein, aber ich weiß nicht, warum. Ich bin genervt, wenn es darum, wenn es. Ja, ich möchte auch die Updates haben, ganz klar. Das ist absolut unmöglich, was Motorola da macht, ja. Aber dennoch muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er das Gerät kaufen will, denn die sind schon nicht schlecht. Also ich habe auch das Xoom schon gesehen, das ist ganz, ganz nett, ja. Nur, man muss sich klar machen, also Motorola hat eine furchtbare, eine unterirdische Upgrade-Politik und Update-Politik und also für mich wäre das auch definitiv nichts. Da würde ich durchdrehen, wenn ich so lange auf ein Update warten muss, vor allem auf wichtige Updates. Ist ja nicht so, dass da dass es so Larifari ist, sondern diese Honeycomb-Updates sind wirklich notwendig und wichtig. Und das muss ruckzuck gehen. Ja, schon hat man, schon ist man da ruckzuck im Nach- oder im Hintertreffen. Ja, und das ist nicht sehr toll. Ja, aber wir hätten es ja schon vermuten können, ne? Ich sag ja, also wenn ich jetzt an mein Sensation denke, ruckzuck war da schon ein Update für SenStar und die haben gleich die ersten Fehler ausgebügelt. Das ging wahnsinnig schnell und Gott sei Dank habe ich kein gebrandetes Gerät. Weil da inzwischen geht die Sache schon in ganz andere Dimensionen als nur irgendwelche nervige vorinstallierten Apps. Man wird jetzt richtig, richtig, richtig in den Hintern getreten von den einzelnen, sag ich mal, Anbietern. Zum Beispiel Vodafone, da haben wir einen ganz guten Artikel. Das ist der absolute Oberhammer. Vodafone rollt Updates, Background-Updates aus, richtige Background-Updates, wo man auch gar nicht sagen kann, will ich oder will ich nicht. Ja, die werden im Hintergrund geladen, die bestimmte Funktionen aktivieren oder deaktivieren sollen, die denen unerwünscht sind. Und dabei schalten sie zum Beispiel einfach mal beim Android Market die Option My Apps weg. Ist nicht mehr da. Man kommt nicht mehr an die Übersicht My Apps. Und ja, oder zum Beispiel, dass bestimmte Dienste nicht mehr nutzbar sind. Bestimmte SMS-Dienste und. So nach dem Motto, was uns nicht passt, wird nicht gemacht. Also mich würde es auch nicht wundern, hier steht es im Artikel nicht drin, aber mich würde es nicht wundern, wenn dann auch Tethering und so weiter abgeschaltet werden würde, weil Also, das ist ja denen eh ein Dorn im Auge, ne? also man muss eigentlich schon fast warnen vor Ist eine gebrandeten Handys. Unverschämtheit, ist Man das. muss eigentlich schon warnen vor gebrandeten Handys, weil es muss einem bewusst sein, dass man dann kein Original Android-Gerät mehr hat. Ja, bei so einem Branding, sondern eines, das angewiesen ist auf die Gnade des Anbieters, also des Netzanbieters. Zusätzlich zu dem, was ja eh schon schlecht ist bei den Updates wegen dem Anbieter, also mit dem Hersteller. Also das heißt, wenn sich Motorola dann zum Beispiel irgendwann mal dazu durchringen würde, ein bestimmtes Update rauszubringen, dann wird es wahrscheinlich noch mal länger dauern, weil der Netzbetreiber seinen gebrandeten Mist auch noch mal updaten muss. Ja, und bis dann das Update rauskommt, dann gibt es schon wieder zwei neue Modelle hinterher. Und weißt du, was der absolute Oberhammer ist? Selbst Leute, die über ein, sag ich mal, Drittanbieternetz gehen, welches das Vodafone-Netz verwendet, sind davon betroffen. Ja, natürlich, klar. Also es gibt da auch keine Einschränkung. Ich hoffe, dass es noch nicht möglich ist, ein, sag ich mal, nicht gebrandetes Handy mit einzubinden. Wahrscheinlich nicht, weil es ja über andere Update-Server geht. Aber dennoch, ich find das eine absolute Unverfrorenheit und Unverschämtheit, Ja. Ja, gut, was da da gemacht müssen wir wird. uns mit abfinden. Ich meine, da kann man nichts machen. Die Leute müssen da selbst. Mmh. Doch, die Leute müssen entscheiden, ob sie sich ein gebrandetes Telefon kaufen wollen oder nicht. Ich würde es nicht machen. Deswegen hatte ich auch bei dem Nexus S zum Beispiel sehr lange gewartet, weil ich eben auch das Vodafone Branding nicht wollte. Und ich Du auf die hast, Sensation. genau, du hast es auf Sensation gewartet. Und das muss man ganz klar sagen, wer das Branding kauft, der akzeptiert die Bedingungen von dem Netzbetreiber und dann muss das akzeptieren auch. Ja. Der Netzbetreiber kann machen, was er will, das ist sein gutes Recht und der Kunde muss entscheiden, ob er das will oder nicht. Also ich habe mich auch gewundert, warum das so wahnsinnig viele Sensation als gebrandete Geräte auf einmal so billig verkauft werden. Ja. Weil die sind ja einen guten Hunderter billiger inzwischen als die freien Geräte. Ja. Und das hat mich schon skeptisch gemacht. Ja, weil Und wären die siehe da. einen, ja, bitte? Nur denkt dran, wenn ihr irgendwo in den Laden geht, ja, der Vodafone-Laden oder Plus-Laden oder vielleicht ein Anbieter, der mehrere Netzbetreiber anbietet, denkt dran, ihr kriegt dort höchstwahrscheinlich auch gebrandete Geräte. Auch wenn ihr die ohne Vertrag kauft. Ja, Da muss man unbedingt dran denken. Und da kommt keiner und legt einen das hin und sagt, guck mal, du schließt damit einen Vertrag ab mit Vodafone oder sonst wem, dass da halt eben der gebrandete Kram drauf ist. Ja, gut, man kann es nicht generell sagen, man muss gucken, auch bei gerade bei E-Plus zum Beispiel, die branden nicht alles, auch O2, die branden eigentlich gar nichts mehr. Ja, da habe ich eine Zusage bekommen, dass O2 keine Android-Handys Branding macht, bei keinen Android-Handys Branding macht. Und das ist dann okay. Ja. Bei den anderen Anbietern muss man fragen. Es gibt halt Anbieter, die machen fast immer ein Branding oder generell ein Branding. Da hatte ich auch eine Aussage von einem Shop-Mitarbeiter bei Vodafone, der gesagt hat, es gibt keine ungebrandeten Handys mehr bei Vodafone. Boom. Ich weiß zwar nicht, ob das so stimmt. Das war, wie gesagt, nur ein Shop-Mitarbeiter, aber man sieht auf jeden Fall die Tendenz, dass bei den einen Netzbetreibern eben mehr Branding vorherrscht und bei den anderen so gut wie gar keins. Ja, da muss man also genau aufpassen. Und ich muss dir noch was Wundervolles erzählen. Mhm. Und zwar in unserem Urlaub, wo wir waren, da hatten wir ja kein WLAN. Also wir waren ja wirklich mitten in der Pampa. Da gab es eigentlich nur Edge. Mhm. Und da war das so richtig herrlich. Ich habe da einfach einen WLAN-Hotspot geschaltet und bin dann mit meinem Arcos, welches ja kein 3G hat, weißt du ja, das hat ja nur WLAN. Ja. Das habe ich nämlich mitgenommen und damit haben wir gesurft. Ich am Handy, Tina am WLAN-Hotspot, am Arcos-Gerät und es hat wunderbar funktioniert. Mhm. Es war einfach schön, mal so eine Funktion verwenden zu können, ausprobieren zu können und dann auch festzustellen, dass es funktioniert. Mhm. Ja, so soll es sein. Das war herrlich. Was übrigens, glaube ich, bei dem gebrandeten Gerät nicht geht. Ich glaube, das ist abgeschaltet bei dem gebrandeten Gerät. Ja, gut, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es war eins der Funktionen, welche weggemacht wurden. Ja, okay. Nochmal weiter. Du hast noch was zu dem super tollen Mark zu sagen. Mark Zuckerberg. Der Herr Zuckerberg, ja gut, nicht direkt zu ihm, ich habe das einfach jetzt mal genommen als Hinweis, worauf ich raus will. Facebook versus Google Plus, also ich weiß nicht, was Facebook da macht, aber auf jeden Fall kriegt es Dimensionen, die erinnern mich eher an andere Leute. Mhm. Das nervt langsam, weil es gab ja eine Zeit lang die Möglichkeit, extern über APIs Friends zu exportieren. Hm. Und auch dieser Weg, also gab es ja erst Wege über Web, die wurden zugemacht, dann über API und dieser Weg wurde jetzt auch geschlossen. Jetzt stelle ich hier ganz klar die Frage, Entschuldigung, das sind meine Freunde. Ja. Was bildet sich eigentlich Facebook ein, mir zu verbieten, wohin ich die in- oder exportiere? Ja, das ist ein leidiges Thema. Ja, ich weiß, da wurde schon oft drüber diskutiert. Ja. Ich will eigentlich nicht Daten? Drüber diskutieren. Das ist ein absolutes No-Go für mich. Ja, das widerspricht allem, woran ich in dieser Szene, sage ich mal, oder was ich von dieser Szene verlange. Und Google zum Beispiel würde das niemals tun. Ja, im Gegenteil, die machen mehr auf als zu. Ja, ja, aber die hatten bis vor kurzem auch noch keine Exportfunktion. Ja. Ja, aber sie würden es nicht verbieten. Also ich weiß zwar nicht, was da jetzt war mit, was jetzt abgeschaltet wurde. Bisher gab es ja eine Exportfunktion bei Facebook, ne? Die war zwar, die ist zwar ziemlich versteckt, aber die ist vorhanden. Oder war vorhanden zumindest, ja. Und damit konnte man seine Nachrichten und so weiter runterladen, ja. So das, was auch jetzt Google anbietet, im deutlich besseren, größeren Stil bei Google Plus. Da kann man alles, was man auf Google Plus postet, seine Freundesliste und so weiter, kann man alles exportieren, ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, ich finde es auch eine gute Voraussetzung. Aber das ist nicht immer so normal, ja. Also da gibt's viele Social Networks Probleme. Ich habe so viele Posts jetzt gelesen, auch im Google Plus Netzwerk, wo Leute gesagt haben, okay, eigentlich wollte ich ja beides, Facebook und Google Plus. Ja, ja. Und die sagen halt, seit Facebook mich so dermaßen bevormundet und hier versucht zu kontrollieren, habe ich halt ein Schild drin. I have moved. Und fertig. Viele sind ganz weggegangen von Facebook, weil sie die Schnauze voll haben von dem ganzen Theater. Also ich muss aber sagen, es ist ein bisschen früh noch, jetzt da rumzugehen. Es ist auch so, muss man auch klar sagen, dass es halt nicht nur geht, ich meine, wer das machen kann, machen will, das ist okay. Ja. Mhm. Nur manchmal geht es halt auch nicht. Ja. Das muss man auch natürlich sehen. Natürlich. Weil, also ich habe schon jetzt gemerkt, ich meine, Google Plus ist noch nicht offiziell gestartet, das muss man ja auch sagen. Ja, hat aber schon 10 Millionen Nutzer. Ich wollte gerade sagen, 10 Millionen Nutzer sind schon geknackt. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist das am stärksten expandierende Social Network, das es jemals gab. Also selbst Facebook hatte nicht am Anfang einen solchen Schub an Leuten bekommen, innerhalb von wenigen Tagen 10 Millionen Nutzer. Das gibt's uns nirgends, ja, das ist der Wahnsinn. Aber man muss auch sagen, ich sehe ganz deutlich, gerade mal wieder, und ja, ich weiß, ich habe es heute jetzt schon dritten Mal gesagt, gerade wieder hier bei unseren Mitmenschen, ja, die in der Nähe wohnen, ja, sieht man es klar und deutlich, dass die Leute sagen, oh, ich bin jetzt bei Facebook, was bringt mir denn Google Plus mehr als Facebook? Mhm. Und dann fehlen mir momentan noch die Argumente. Ich kann zwar sagen, ja, man kann alles schön sortieren in Circles, man hat bessere Möglichkeiten für einzelne Leute, für einzelne Gruppen von Leuten. Keine Glücksnüsse, keine ständige Meldungen von irgendwelchen ja. Spielchen. Ja, und soll ich dir mal was sagen, was dann... Auch keine Meldungen von neuen ja. Spielchen, die man vielleicht noch nicht kennt. Ja, und soll ich dir mal sagen, was dann als... Ja. Und was dann als Antwort kommt? Ja, wie? Ja, das ist doch das, was ich haben will. Ich muss dir auch sagen, ich gehe deswegen immer noch auf Facebook, weil ich Cityville spielen will. Ich will mein Cityville, ganz einfach, ja. Ja, und was machst du dann, sag ich mal, abgesehen von den sozialen Spielen? Ja, was machst du sonst noch? Ja, ganz so, ehrlich. Ja, ich poste noch ein paar Sachen. Also ich poste noch meine... Ja, aber nicht mehr so, ja. Wie es mal war, oder? Nee, aber was ich damit sagen will... Das, was immer angeführt wird, ja. Was, es geht ja nicht darum, weniger zu machen. Du hast jetzt eben gesagt, weniger ist besser. Das mag zwar für einige Puristen stimmen, aber für die Masse an Menschen, die wollen spielen. Die wollen das. Die wollen nicht weniger, die wollen mehr. Und wenn dann die Antwort kommt, wenn dann die Frage kommt, was kann Google Plus mehr als Facebook? Dann kann ich nicht sagen, ja, Google Plus hat keine Spiele, Google Plus hat keine Meldungen von irgendwelchen Apps, ja. Google Plus hat keine Glücksnüsse. Guck dir mal an, einer hat geschrieben bei Google Plus, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, in den Circles, ein Glück, Google Plus hat keine Glücksnüsse. Und dann kamen 6, 7 Antworten. Meinst du das ernst? Ja, was soll ich dann hier? Ja, weil das ist auch, die Leute haben sich auch an manche Sachen gewöhnt, ja. Die machen ihre tägliche Glücksnuss auf, so wie man ja, beim Chinesen seinen Glückskeks aufbricht, ja. Weiß, dass das alles nur Müll ist, aber man macht's trotzdem, ja. Und, ja. Ja. Das erinnert mich wieder an die I-Sheeps. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, nein, aber das ist so, ja. Die F-Sheeps. Nein, also. Nee, also jetzt denke, Komm, pass auf. Man darf jetzt natürlich Facebook nicht grundsätzlich verurteilen, ja. Aber mein momentaner Blickwinkel, den ich habe, ja, so wie ich das betrachten kann, herrscht zumindest im Moment noch ein komplett anderes Niveau. Ja, noch. Noch? No. Eben. Die Frage ist, wie weit artet es aus? Ich habe ja nichts gegen eine Glücksnuss, wenn ich die genau kontrollieren kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Bei Facebook ist das nicht ganz so einfach. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal Cityville. Ja. Ich habe zum Beispiel die Lust an Cityville verloren. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich möchte die ganze Meldung nicht mehr. Wenn ich die abschalte, kannst du nicht mehr spielen. Nein. Du kannst die Meldung kannst du unterdrücken. Nein, ich hab die Meldung unterdrückt und du konntest nichts mehr machen. Ich musste die Meldung wieder aktivieren. Ja, okay. Also ich möchte es jetzt nicht weiter... Es gibt aber bei Facebook die Möglichkeit, Nachrichten zu blocken, aber nicht die App zu blocken, die Anwendung. Genauso, wenn zum Beispiel ich schreibe Postings, ja, und jemand mag das nicht, ja, dann kann er hingehen und kann sagen, okay, keine Postings mehr von Rio anzeigen in meinem Stream, aber er hat mich trotzdem nicht geblockt. Ich bin immer noch sein Freund. Er kann mir immer noch Messages schreiben, ich kann ihm Messages schreiben. Aber bei der App ging das nicht, also bei Cityville ging das nicht. Also ich habe gesagt nein und sagt er automatisch, macht er dann das Ding zu. Also jetzt geht's. Okay, kann sein, ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr drin. Ja, sehr schade, ja. Alle meine anderen Kumpels sind bei Cityville und spielen mit mir. Und ich krieg von denen sehr viele Sachen, ja. Und nützliche Dinger und da krieg ich meine Stadt höher bewertet und so weiter und so weiter. Hey, du hilfst mir nicht, ja? Hey, jetzt reicht mir's bald, ja? Du bist nicht mehr mein Kumpel, ja? Ich sag dir das. Okay. Weil du mich nicht angestupst hast. Ja, genau. Das erinnert mich jetzt wiederum an die Folge von South Park. Ja, genau. Jetzt artet es wirklich komplett aus. Genau. Wir sollten bei den Themen bleiben. Richtig. Wobei, wir haben ja gar nicht mehr so viel. Aber ich sag immer, wenn man so Kritik anbringt, Vorsicht, soziale Interaktion, ja, ist nicht das, was Computergeeks als Chat oder Unterhaltung sehen. Soziale Interaktion kann auch wie früher das Mensch ärger dich nicht am Tisch sein. Ja? Und heutzutage ist das Mensch ärger dich nicht, dass man zusammen spielt, eben so Sachen wie City Wheel oder Farm Wheel oder sonst irgendwas. Und das ist die ursoziale Interaktion. Wie hat es schon geheißen, was braucht man, um ein Volk glücklich zu machen? Brot und Spiele, nicht Brot und Chat. Ja? Ja, mag sein. Aber ich möchte noch was zu Google Plus sagen. Ich habe ja noch ein Thema mit drin, da möchte ich jetzt gerade mal übergehen. Ein ganz klarer Unterschied zu Facebook kann man erkennen, wie Google auf die Wünsche der User überhaupt reagiert. Mhm. Es sind Wünsche da von den Leuten, die dann sagen, okay, wir möchten die ein oder andere Verbesserung, gerade zum Thema Privatsphäre und Einstellungen, Feineinstellungen in den Privatsphären. Und Google geht drauf ein. Mhm. Und das finde ich auch gut, dass sie drauf eingehen. Ja. Und das beweist, dass die es wirklich ernst meinen, mit was das Wohlfühlen der Menschen in Google betrifft. Mein gut, das Thema des Ablehnens von Pseudonymen ist eine andere Geschichte. Ja, ja, da bin ich jetzt nicht Googles Meinung. Also ich bin der Meinung, jeder sollte ein Pseudonym haben können, natürlich, wenn er das möchte. Mhm. Ja, er wird halt dann nicht gefunden. Okay, das ist halt sein Anonymität. Pech. Dann heißt er halt eben Pille-Palle-Pulle. Ja. Anonymität ist ein Grundprinzip der Demokratie. Richtig, und da verstehe ich jetzt Google auch nicht so ganz, warum die da mit aller Gewalt die Realnamen durchboxen wollen. Ja. Ich meine, die sperren ja sogar Konten, also muss man jetzt hier auch mal, sieht man mal, wir sind zwar Google-Fans, aber auch ehrlich, was das betrifft, also das finde ich absolut nicht in Ordnung, ein Konto zu sperren, weil einer sich umbenennt. Wir haben ja kein Problem damit, aber wenn eben jemand seinen Namen nicht sagen will, ja, seinen echten Namen, dann sollte er das auch bitte nicht tun müssen. Ja? Richtig. Einem gebe ich allerdings Google recht, ja, das soll natürlich keine Überhand nehmen mit irgendwelchen, kleinen, ich weiß gar nicht, wie man die bezeichnet. Es gibt ja immer diese Fake-Konten, die eigentlich nur dazu da sind, um auszuspionieren. Ja gut, ich meine, das wäre ja kein Thema. Die kann man melden und dann können die auch noch gesperrt werden. Eben, und da sage ich mal einen Riegel vorzuschieben. Ich habe jetzt schon einige geblockt, ja, Firmen, die nichts anderes gemacht haben, als einfach zugemüllt, ja. Die habe ich geblockt, fertig, Ende. Mhm. Aber es geht schon los damit, dass da irgendwelche Müllheinis und Spam-Heinis kommen schon. Und dass da interagiert wird, ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Nicht, dass wir dann da enden, was ich mich eben beschwert habe, ja? dass wir zum Schluss ein zweites Facebook haben. Das wollen wir ja nicht. Also da muss ich wieder widersprechen. Also sorry, okay. Aber also ich muss ganz klar sagen. Dann bist du, habe ich gerade festgestellt, ein Troll. Weil wenn du nicht der Meinung von einem anderen bist, bist du automatisch ein Troll, habe ich gerade heute erfahren. Natürlich bin ich ein Troll, ja. Aber ich sag ganz klar, Google Plus muss so schnell wie möglich Spiele integrieren. Sonst haben die keine Chance gegen Facebook. Muss ich ganz klar sagen. Ich bin Realist. So arg ich Google Plus liebe. Aber ohne Spiele kriegt man die Massen nicht. Genau. Also nochmal für die Allgemeinheit, die zuhören, nur mal so kleine Erklärung. Ein Troll ist nicht einer, der anderer Meinung ist, sondern ein Troll ist einer, der eigentlich nur Krach provoziert. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ich glaube, alle Hörer. Gewalt immer eine andere Meinung haben möchte. Ich glaube, das hören alle, die einen Android-Podcast hören, wissen bestimmt, was ein Troll ist. Die haben nämlich Google Plus, habe ich festgestellt, wissen es viele nicht. Vielleicht hören ja ein paar Google Plus-Leute zu. Die verwenden das Wort sehr gerne, das Wort Troll. Ja. Habe ich festgestellt. Jeder, der anderer Meinung ist, ist ein Troll. Okay. Oh, klar. So ein praktisches Argument, oder? Was? Ja. Was? Du bist nicht mit mir einer Meinung? Du Troll, du! Okay. Dann lass uns mal weiter trollen. Ja. Eine nette Sache habe ich noch gefunden, ein kleines Fundstück. Und zwar ein selbstgebauter Android-Mülleimer. Super. Jetzt hast du die Trolle auf Gizmodo entdeckt, guckt's euch an, es ist super witzig und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus, also ich will den haben. Jetzt der hast ist klasse. Jetzt hast du die Trolle auch noch gefüttert. Was denkst du, was das jetzt wieder heißt? Ja, klar, Android-Mülleimer. Ja, klar, natürlich. Ne? Nee, was meinst du, was da die ganze Zeit reinkommt? Da kommen Blackberries rein, da kommen iPhones rein, iPads. Das kommt in diese Mülltonne. Die werden nämlich gefressen vom... Weil er selbst ist ja kein Müll. Er ist ja eine Mülltonne. Oh Mann. Nein, also Spaß beiseite. Ich habe auch die Woche bei Google Plus schon bei Leuten gesagt, letztendlich soll jeder benutzen, was er für toll findet, ob das jetzt iPhone oder sonst was ist. Aber das wird und das ist auch okay so. Das wird doch mal ein Promotion von Google, oder? Die lassen so ein Android-Mittel einmal rumfahren, jeder kann seine Devices von anderen Herstellern reinwerfen, kriegt dafür einen kostenlosen Ersatz aus dem Android-Bereich. Das wird doch mal ein Promo, oder? Ja gut, ich habe ja damals auch Geräte verschenkt, wenn du dich erinnerst. Ich glaube, Nexus S waren das damals gewesen. Ich glaube, da würde ich mir extra ein iPad kaufen, das da reinzuwerfen, um dann ein Android-Tablet dafür zu bekommen. Wahrscheinlich. Ja, ja gut, wir sind eigentlich von den Themen komplett durch, haben wieder mächtig überzogen, aber okay, nee, wir haben noch die eigentlich Apps der Woche. Nicht, weil wir hatten eine Unterbrechung gehabt. Ne? Ja, wir haben noch die Apps der Woche, haben wir noch. Ja, App of the Week. Genau. Und zwar zum, ja, nicht mehr ganz so aktuellen Thema Atomunfälle und Strahlung und so weiter und so fort. Ich habe mich dennoch ein bisschen mit beschäftigt, mich hat einfach mal interessiert, haben sich die Strahlungswerte bei uns geändert? Mhm. Und da gibt's eine ganz, ganz tolle App dazu, um das rauszufinden. Und zwar heißt die Global Nuclear Watch. Und man kann ortsbezogen die Strahlungswerte, die gemessen werden von den Stationen, kann man sich anzeigen lassen. Aha. Ist hochinteressant, also was für Unterschiede es teilweise gibt. Und man kann meines Erachtens sogar wirklich erkennen, wer in Reichweite von Atomkraftwerken lebt. Also es ist schon interessant. Die Werte sind zwar noch weit, weit, weit unter gefährlichen Werten, ja. Aber dennoch sieht man einen Unterschied. Und das ist schon durchaus interessant. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Guckst du dir auf jeden Fall an. Also man kann selber, es sind schon vorgefertigte Städte drin. Er nimmt auch aufgrund von der Position gleich die richtige Stadt, in der du dich befindest. Aha. Man kann aber auch selbst welche hinzufügen noch und auch nachfragen. Also ich war ja erst vor kurzem im Bayerischen Wald. Ich habe Angst, die App zu benutzen. Ich habe echt Angst. Ne? Und jeder weiß, Bayerische Wald ist ja sehr betroffen gewesen damals von Tschernobyl. Und man soll ja dann auch keine Pilze essen und so weiter. Und es ist schon interessant, dass da die Strahlungswerte grundsätzlich auch im Nanosievert-Bereich, aber grundsätzlich höher sind. Ja, der Bayerische Wald hat ja besonders gelitten dadurch, weil ja in Bayern ja eh die Werte schon die höchsten der Republik waren, soweit ich das weiß, wegen dem hohen Anteil von Granit. Und so weiter. Also die natürliche Strahlung ist dort auch schon höher. Und dann kam noch diese besonders starke Belastung von Tschernobyl dazu. Es war, glaube ich, hier haben wir hier, bei uns haben wir so um die 89 Nanosievert. Mhm. Und im Bayerischen Wald waren es 170. Also ist schon deutlich mehr. Okay. Aber wie Leute nicht falsch verstehen, ich rede von Nano. Ja, also keiner braucht den Urlaub jetzt in Bayern deswegen abzubrechen oder zu verschieben. Ja. Gefährlich oder interessant oder ja wirklich bedenkenswert wird es erst im Mikrosievert-Bereich. Ja, okay, gut. Dann werde ich mir die App mal antun und wird dann wahrscheinlich ein paar Nächte nicht mehr schlafen können. Das ist genial, weil man auch automatisch die Ortserkennung hat. Und wenn man irgendwo hingeht, schaltet das Ding ein und dann kommt der letzte aktuelle Wert von der nächsten Messstation. Okay. Und wenn der dann im Sievert-Bereich liegt, ja, dann brauche ich die App nicht mehr. Dann brauchst du die App nicht mehr. Okay, ich habe auch noch was Schönes, und zwar von den Machern wie heißt das Spiel nochmal? Game Dev Story. Das war mal eine andere App der Woche von mir. Game Dev Story, wo man Softwareentwickler ist und muss ein Softwarestudio leiten. Das ist so genial. Und dieselben Entwickler haben jetzt noch andere Apps portiert aus dem Japanischen, übersetzt ins Englische. Und dazu gehört auch Hot Springs Story. Ja, und wem das jetzt nichts sagt, der weiß, da könnte sich vielleicht was unter Onsen Manager vorstellen, weil man leitet eine japanische Onsen, also eine heiße Quelle, ja, und kann die entsprechend umbauen und umgestalten, ja. Ja, und umbauen und umgestalten und wie auch bei Game Dev Story hat man eine Vielzahl von Möglichkeiten, die im Laufe des Spiels immer weiter ausgebaut werden. Da kann man dann zum Beispiel Stores einrichten, also Geschäfte für die Besucher von dieser Onsen, von diesen heißen Quellen. Man kann auch so Spielautomaten aufstellen und so weiter und nimmt dadurch natürlich auch wieder Geld ein, natürlich auch durch die Besucher selbst. Da kann man, muss man dafür sorgen, dass genug Hotelräume zur Verfügung stellen, weil eventuell wollen die Besucher von solchen Onsen ja auch übernachten, ja, das ist ja üblich und so weiter und so weiter. Und da muss man auch für das Ambiente sorgen, indem man um die Onsen herum, also um diese heißen Quellen herum, auch zum Beispiel Pflanzen, Sträucher, Bäume oder Ähnliches platziert, um dann die Wertung hochzutreiben. Und da gibt es dann auch wöchentliche Wertungen, ja, wie auch bei der Game Dev Story, wo dann solche ja, Aktionen stattfinden, Bewertungen und Preisausschreiben von Magazinen. Oh, und da muss man dafür sorgen, dass seine eigene Onsen eben dann ziemlich viel Punkte bekommt, ziemlich weit nach oben bekommt. Ich habe es bisher nur auf Platz 7 geschafft. Das war aber schon mal okay. Dafür gab es 45.000 Yen immerhin. Ja, es war lachhaft, aber was soll's, ne? Immerhin als erstes Erfolgserlebnis. Und dafür kann man sich dann wieder andere Sachen kaufen, um das Ganze wieder zu verbessern, etc. etc. Also es ist schon eine schöne Sache, wer solche Managerspiele liebt und auch noch auf japanische heiße Onsen abfährt. Ja, ich hätte ja so gern hier eine. Ja, der kann das machen. Und es gibt eine Lite-Version, um sich das Ganze mal anzuschauen. Die ist natürlich kostenlos. Und dann gibt es für 2,06 € momentan nach aktuellem Wechselkurs, gibt es dann die Vollversion des Spieles. Und ich kann. Wie gesagt, von der Game Dev Story habe ich da schon Erfahrungen mit der Apps gemacht. Und das kann man also blind kaufen von diesem Anbieter. Kairosoft heißt es übrigens. Der hat auch noch einen Grand Prix Manager übrigens. Den habe ich mir aber nicht angeschaut. Und die sind alle sehr, sehr schön gemacht. Und die Grafik ist allerdings so ein bisschen niedlich. Ich finde das gut, aber es gibt ja Leute, die stören sich daran, wenn die Grafik zu niedlich ist. Schaut es euch einfach mal an. Wie gesagt, Hot Springs Story Lite gibt es kostenlos und die Hot Springs Story Vollversion kostet 2,06 € und das ist ein gut angelegt, das ist gut angelegtes Geld. Die App ist es allemal wert. Entschuldige, Rio, ich muss noch was loswerden. Ja. Ich habe eben so lachen müssen. Ich Ja. habe hier nebenbei noch in Google Plus mal geguckt, ob es den einen oder anderen Kommentar gibt. Ja. Leider nicht. Aber es hat jemand tatsächlich hier geschrieben, es gibt ja so ein Galaxy S Wi-Fi. Ja. Ja, das ist ja so eine Art, nee, ich sag's nicht, Ja, ich du weißt, weiß, was was du ich meine. meinst, Also, es ist Musikplayer, als kein Handy, Musikplayer. Sondern eigentlich einfach nur ein kleines Multimedia-Gerät. Genau, für Musik und so weiter zu hören, Und der Text ist wirklich richtig geil. Samsung bringt Original, bringt Smartphone ohne SIM-Karten-Slot. Leute, dann ist es kein Smartphone. Also, das ist der Originaltext, ja, hat geschrieben Telltarif.de News. Also, Leute, es ist lächerlich, zu sagen, es ist das Gleiche, wenn ich ein Quad habe, ist das ein Auto ohne Kofferraum oder Ja, jetzt Moment, langsam und lenkt das da. was? Was ist denn das für ein Spruch? Also, ist Na, das komm, natürlich. jetzt sei nicht so hart, Galaxy sei nicht so S2, ein hart. Smartphone ohne Teltarif ist. Mobilfunkschnittstelle, das ist auch kein Smartphone, Leute, dann ist es gar kein Phone mehr. Teltarif ist aber eigentlich ziemlich cool. Ich lese die öfters mal, ja. Ja, aber ist witzig. Ich sag ja, ich In muss ja dem drüber Fall lachen. war der Spruch wohl etwas daneben gegangen. Aber ja, wie gesagt, Ausrutscher gibt es halt. Ja. Vielleicht hat er der Entsprechende gerade einen schlechten Tag oder hat, ja. Dein Auto ist ein Flugzeug Da ohne hat, da Flügel. hat vielleicht, hat vielleicht zu viel Hot Spring Story Light gespielt und so und jetzt hat er Ja, dann super. Oder er war noch da in dem Jubel der Frauen-WM, dass Japan gewonnen hat, ja. Ja, Japan! Ja, Japan! Nein, also sorry, aber das musste ich eben loswerden. Ja. Das ist schon wirklich witzig. Also was hier auch immer wieder grassiert, was ich ganz, ganz toll finde, sind Bilder, die manipuliert wurden mit irgendwelchen Google-Plus-Logos. Übrigens, ja. Ganz aktuell jetzt gerade auch was gepostet worden von jemand, wo ein Fingernagel, einen gemachten, kennst ja diese Fingernägel-Studios, wo Ja, man sich so ganz tolle bunte Fingernägel machen kann. ja. Und da hat wohl sich jemand ein Google Plus Logo als Fingernagel machen lassen. Cool. Sieht auch gut Übrigens aus. noch mal ganz kurz, weil wir gerade von Teltarif gesprochen haben. Ja. Soweit ich weiß, Teltarif hat ein gutes oder hat sogar mehrere gute Berichte über die Chromebooks gebracht. Ja, ich habe zwar jetzt keinen Link, aber könnt ihr mal gucken auf teiltarif.de und dort mal eingeben über Chromebook. Da sind ein paar interessante Tests, Vorabberichte auch noch drin und auch dann richtige Erfahrungen mit dem Gerät. Und das ist sicherlich ein Lesewert. Ich hoffe, dass ich jetzt dieses nicht verwechsle mit einer anderen Firma. Ich glaube, das war von Teltarif. Der Markus hat uns da ja auch ein paar Links geschickt und mir gestern auch nochmal. Wegen diesem Chromebook-Test. Danke nochmal. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Ich habe es gelesen und jetzt habe ich den Link nicht mehr. Ah, ich weiß, ich bin so liederlich. Mensch. Vielleicht, wenn der Markus da zuhört, kann er den Link vielleicht noch posten, vielleicht in den Comments, das wäre gut. Könnt ihn die Leute nochmal sehen, weil ich denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, das nochmal zu lesen. So, ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Ja, schön, dann sind wir wirklich Das, durch hey, das und steht am Ende. ich glaube, längste Sendung aller Zeiten ist es noch nicht, aber Nein, nah dran. nein, es ist noch nicht die längste Sendung aller Zeiten, da waren wir schon länger, aber fast, ja. Gut, deswegen machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Ja, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare und Kritik oder einfach nur Themenvorschläge, dann könnt ihr uns die gerne schicken. Wir freuen uns darüber. Ihr könnt es erreichen über Twitter @AndroidCast, Facebook @AndCastPage, E-Mail @AndCast@thenetcasts.com, Mehrzahl beachten, thenetcasts.com. Ja, Ja, genau. schön brav. Ja, ich bin brav, ne? Und ihr könnt auch die Seite erreichen, den Podcast-Feed unter uncast.thenetcast.com. Und dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ja, dann kann ich euch nur noch eine schöne Woche wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich hört man sich nächste Woche wieder. Vielleicht machen wir nächste Woche noch ein Huddle, wo auch mal vielleicht ein paar von euch direkt reinschalten kommen, aber das müssen wir noch testen, kann man noch nicht ganz versprechen. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Ja, vielleicht sollte man noch die Namen nennen in den Google Plus Profilen oder soll man da noch warten? Ganz schnell, ganz schnell. Also, mich findet ihr unter dem Namen Mo Maiden, Maiden wie Jungfrau, und den Rio unter dem Namen Rio Cook. Ganz genau, Rio Cook, yeah. Also, wenn wir in eure Kreise passen, dann alles rein mit. Ja. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. And volumes, we will cut world.